Tisch ist bereit zum Kriegen. Die Ziele sind längst abgesteckt. Den Plänen sind wir schon verreckt. Armee ist zu hoch, raus geht's zum Pistol. Aber mach schnell, keiner vermisst uns. Armee ist zu hoch, raus geht's zum Pistol. Lange noch besetzt und sieht kein Halt aufgehetzt. Na, du warst im Warschau-Pakt, dann ist doch beides gleich beknackt. Armee ist zu hoch, Kreuz geht zum Pistol, aber mach schnell, keiner vermisst uns. Armee ist zu hoch, Kreuz geht zum Pistol, aber mach schnell, keiner vermisst uns. Schneller killt. Als Bauern gehen wir in